Hey, mein Freund, hör dir das an, das ist für dich. Du bist es wert, es muss sein, dass ich dir eigentlich schreib. Hey, mein Freund, ich bereue nichts, Mann, keinen Tag. Als ich dich sah, begann es sofort. Packe und Bray und der Start. Weißt du, was ich so sehr an dir mag? Dass du mich so nimmst, wie ich bin. Deine Art schon auf den allerersten Blick, Mann, du bist wie ein Bruder für mich, egal wie's mir ging, ob gut oder schlecht, du bist immer für mich da. Wenn ich dich mal trau, das vergesse ich dir nie. Mann, egal was du für mich baust, steckst du in der Klemme, hol ich dich da raus. Keiner kann zwischen uns irgendwas bauen, nicht mal eine Frau. Mann, Patti, du bist alles für mich, ich danke für alles, dieses Lied ist für dich. Hey, du bist und bleibst mein allerbester Freund, nix geht über dich, Freunde für die Ewigkeit, es ist kein Ende in Sicht, weil du mein Freund bleibst, egal was noch passiert, als Freund wirst du mich nie verlieren. Yo, Patti, ey, ey, es musste sein, dass ich dir jetzt auch mal ein Lied schreib. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber trotzdem ist das der Beweis, dass ich niemals auf dich scheiß, dass du auf ewig mein Freund bleibst, weil ich der ganzen Welt öffentlich zeig. Ich durchbreche jede Mauer für dich, ich schreibe das, weil du mir nicht egal bist. Wir sind ein Team, so soll es auch bleiben. Wie du schon sagst, es bringt nichts, wenn sich Freunde schreiben. Komm und lass uns der ganzen Welt zeigen, wahre Freundschaft kann alles aushalten, egal was passiert. Ich hoffe, dass du weißt, dass du mich als Freund nicht verlierst. Hey, Patti, Mann, danke für alles, das ist für dich. Hey, du bist und bleibst mein allerbester Freund, nix geht über dich, Freunde für die Ewigkeit, es ist kein Ende in Sicht, weil du mein Freund bleibst, egal was noch passiert, als Freund wirst du mich nie verlieren.